الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من بعث رحمة وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى unser Thema wird sein der Takfir über den Entschuldigen التكفير auf den عاذر بارك الله فيكم wir reden über den dritten Naqid von den Nawaqid al-Islam von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wo er sagte من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. Wer die Mushrikin nicht zu Kuffar erklärt oder an ihrem Kufr zweifelt oder ihren Dien als richtig sieht, ist Kafir mit Einstimmigkeit aller Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Und diese Regel oder dieser Naqid ist wichtig, richtig zu verstehen. Weil wenn wir diesen Naqid nicht richtig verstehen, dann werden wir in allen Masail, in allen Themen werden wir dann in den Ketten Takfir fallen. Und die Gelehrten des Islams, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen und uns erbarmen, haben detailliert über dieses Thema gesprochen. Und da wir in einer Zeit leben, wo übertrieben und untertrieben wird in diesem Thema, müssen wir die Mitte finden. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zur Mitte recht leitet. Und dass wir als Muslime leben und als Muslime sterben und genauso auferweckt werden. Und Allah ist mit uns zufrieden. Und dass er uns in Al-Firdaus al-A'la ohne Strafe und Abrechnung eintreten lässt. Für die Ewigkeit. Amen. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Knoten von meiner Zunge löst. Und mir die richtigen Worte schenkt. Auf dass das, was ich sagen will, nämlich an Wahrheit richtig verstanden wird. Und ich bitte Allah, dass er die Übertreiber recht leitet und die Untertreiber recht leitet und dass er unsere Rechtleitung mehrt. Dieser Naqid, nämlich der dritte Zerstörer des Islams einer Person, wenn sie ihn begeht, dann wird sie Kafir, ist, wie der Sheikh sagt, man lam yukaffir al-mushrikin. Wer die Kuffar, also die Mushrikin, die Götzendiener nicht zu Kuffar erklärt, zum Mushrikin, oder an ihrem Kufr zweifelt oder ihren Weg, ihren Dien als richtig sieht, ihre Religion, so ist er ein Kafir mit Einstimmigkeit der Gelehrten. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir etwas verstehen. Erstens, derjenige, der den Takfir ausspricht, der sagt, jemand ist Kafir, entweder er sagt, dieser Jude und Christ, er ist ein Mushrik, ist ein Kafir, das ist ein Takfir. Oder er erklärt jemanden, der sich den Islam zuschreibt, aber er ist entweder durch eine Aussage oder eine Tat oder ein Glauben oder Zweifel aus dem Islam ausgetreten und er erklärt ihn als ausgetreten, indem er sagt, du Kafir, Tayyib. Wir reden, wie gesagt, über den Takfir des Entschuldigers. Der Takfir ist, dass du jemanden seinen Kufr bestätigst, indem du sagst, der Jude und Christ ist ein Kafir Mushrik. Ja? Oder du erklärst jemanden, der sich den Islam zuschreibt, aber eine Tat begangen hat, die ihm aus dem Islam gebracht hat, zu einem Kafir, einen Murtad. Tayyib, dieser Takfir, wir können nicht sagen, jeder, der jeden Kafir nicht zum Kafir erklärt, oder an seinem Kufr zweifelt, oder seine Sache als richtig sieht, dass er Kafir ist. Allgemein können wir das nicht so stehen lassen, weil die Gelehrten das nicht so stehen gelassen haben. Die Gelehrten des Islams sagen, wenn jemand in den Kufr fällt, wie wir jetzt, wir haben jetzt, wie viele Brüder? Einige Brüder. Einer kommt, zum Beispiel, sagen wir, er ist Ahmed, er nennt sich Muslim, er ist jetzt in den Kufr gefallen. Er hat ein Grab angebetet. Vier von den Brüdern, die hier sitzen, haben gesehen, dass er ein Grab angebetet hat. Und zwei von diesen Brüdern haben dies nicht gesehen. Ja? Und diese zwei Brüder kennen diesen Ahmed als jemand, der kein Mushrik ist, als jemand, der von Ahlus Sunnah ist, als jemand, der den Tauhid eigentlich immer umgesetzt hat. Jetzt kommen die Brüder und sagen, der ist Mushrik geworden. Wir haben ihn gesehen, wie er ein Grab angebetet hat. Du sagst, und der andere, der ihn kennt, er sagt, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich zweifle an deiner Aussage. Sollte es wirklich so sein, dann mache ich Takfir. Aber solange ich es nicht gesehen habe, bleibt er Muslim. Denn auf Grundlage deiner Aussage erkläre ich nicht jemanden zum Kafir, den ich als Muwahhid kenne. Tayyib, diese Person, die du nicht kennst und ihren Zustand, das nennt man Jahlul Hal. Yani du, der Zustand dieser Person ist dir unbekannt. Wenn du ihn nicht zum Kafir erklärst, weil du eben nicht seinen Zustand kennst, so ist diese Regel nicht auf dich zu praktizieren. Nämlich, wer den Muschrik nicht als Kafir erklärt oder als Muschrik oder an seinem Kufr zweifelt oder sein Schirk oder sein Dien als richtig sieht, ist ein Kafir. Wichtig ist aber, dass du die Basis behältst und sagst, jeder, der diese Tat begeht, jeder, der den großen Schirk begeht, ob er es wissend oder unwissend macht, er ist Muschrik. Aber dieser Ahmed, ich habe ihn nicht gesehen und ich zweifle an eurer Aussage und ich nehme eure Aussage nicht an, bis ich Yakin habe, Gewissheit, dass er wirklich ein Muschrik wurde. Okay? Taib. Diese Regel geht nicht auf dich ein. Und genauso auch nicht, wenn wir jemanden sehen, der sich den Islam zuschreibt, okay, und wir haben ihn in einem zweifelhaften Zustand gesehen, so ist es uns nicht erlaubt, ihn zum Kafir zu erklären, erst wenn wir Gewissheit haben, dass er wirklich Kafir wurde. Versteht ihr? Das ist sehr wichtig. Warum die Regel heißt, man thabata islamahu bi yaqin, lam yakhruj anhu illa bi yaqin. Derjenige, dessen Islam mit Gewissheit bestätigt wurde, kann nicht aus dem Islam ausgeschlossen werden, außer durch Gewissheit, außer durch hundertprozentige Beweise. Es ist nicht erlaubt, Takfir auf ihn zu machen, mit Zweifeln. Versteht ihr? Warum? Weil der Takfir, barakallahu fikum, ist ein islamisches Urteil. Der Takfir ist ein islamisches Urteil. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, der Takfir oder der Kufr, dass man sagt, jemand ist Kafir, ist von den islamischen Urteilen. Ist von den islamischen Urteilen. Und er sagt am Schluss, so wird niemand Kafir, bis wirklich seine Aussage Kufr ist und Kufr nach der Scharia. Und dieser große Kufr, woher kennen wir den? Den kennen wir nur durch die Beweise von Koran und Sunna. Das sagt er im Band 12 von Majmu' al-Fatawa. Und er sagte, Sheikh al-Islam, ebenfalls, der Tafsir und der Takfir, also jemanden zum Kafir zu erklären, dies ist ein Urteil oder dies gebührt nur Allah und seinem Gesandten. Tayyib, und niemanden anderes. Niemand hat Teil an diesem Urteil. Also wenn wir jemanden zum Kafir erklären, dann nur weil Allah ihn zum Kafir erklärt. Oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Nicht, weil ich denke und fühle und meiner Meinung nach. Das ist ein islamisches Urteil, auf dem islamische Urteile bauen. Und so sagt er weiter, und auch dem Menschen ist verpflichtet, was Allah Ta'ala und sein Gesandter verpflichtet haben. Und verboten, was Allah und sein Gesandter verboten haben. Und sie müssen bestätigen und es als Wahrheit sehen, was Allah und sein Gesandter uns berichtet haben. Das sagt er in Majmu' al-Fatawa, Band 5. Das heißt, erste Sache, die wir verstehen müssen, der Takfir ist ein islamisches Urteil, auf dem andere islamische Urteile bauen. Okay? Dann gibt es den zweiten Zustand. Wir haben gesagt, der erste kennt den Zustand der Person nicht. Und wenn er kein Takfir macht, er ist nicht gemeint mit dieser Regel. Jetzt gibt es die zweite Person. Sie kennt seinen Zustand. Sie kennt den Zustand desjenigen, der in den großen Kufr oder in den großen Schirk gefallen ist. Jetzt schauen wir, warum macht diese Person kein Takfir oder zweifelt. Ja? So wird geschaut, warum macht diese Person kein Takfir oder wieso zweifelt diese Person? Tayyib, die Gelehrten, bevor sie urteilen, haben sie gesagt, die Kuffar im Allgemeinen sind zwei. Merkt euch das. Der erste ist der Kafir al-Asli. Der Kafir al-Asli, das heißt der Kafir, der sich nicht den Islam zuschreibt. Wie ein Jude, wie ein Christ, wie ein Feueranbeter, wie ein Buddhist und seinesgleichen. Die Gelehrten sagen, wenn man diese Personen nicht zu Kuffar erklärt oder an ihrem Kufr zweifelt oder ihren Weg als richtig sieht, so ist man Kafir, und wer an seinem Kufr zweifelt, ist ebenfalls ein Kafir. Verstanden? Aus mehreren Hinsichten. Diese Person hat die Fundamente, die Usul des Islams überhaupt nicht verstanden. Diese Person hat weder La ilaha illallah verstanden, noch Muhammadun Rasulullah, noch hat diese Person verstanden, was die Wirklichkeit des Islams ist und aus was sie besteht. Der Kufr in den Tagut, alle Adyan, alle Religionen außer der Islam sind ungültig. Tayyib, und jeder, der einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, ist ein Kafir, Mushrik. Und dass Allah einzig und alleine das Recht hat, angebetet zu werden und dies auch umsetzt und nichts macht, was diese Kalima, La ilaha illallah, zerstört. Was sein Islam, diese Person. Also, jetzt kommt jemand und sagt, ich mache kein Takfir auf Juden und Christen. Wir sagen ihm, du bist ein Jude und du bist ein Christ. Du bist ein Kafir dadurch geworden, dass du kein Takfir auf sie gemacht hast. Oder einer kommt und sagt, ich zweifle, dass der Jude oder der Christ auf der Wahrheit ist oder in Jannah kommt oder nicht. Genauso ist er ein Kafir und derjenige, der an seinem Kufr zweifelt. Jeder, der behauptet, es kann sein, dass ein Jude in Al-Jannah kommt, was ist sein Hukum? Er ist ein Kafir. Und wer an seinem Kufr zweifelt, ist Kafir. Versteht ihr? Darin gibt es keine Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten des Islam. قال العلامة عبد الله أبا باطين رحمه الله. Der Gelehrte Abu Batin sagte, einer von den Gelehrten الدعوة النجدية sagte, أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. Er sagte, أجمع المسلمون. Er sagt nicht أجمع العلماء. Alle Muslime sind sich einig. Der Jahil genauso wie der Alim. Alle. In Bezug auf den Kufr, auf den Unglauben desjenigen, der die Juden und Christen nicht zu Kuffar erklärt oder an seinen Kufr bzw. an ihrem Kufr zweifeln. Und wir sind überzeugt, dass die meisten von ihnen Juhal sind. Das heißt, ihre Unwissenheit hat sie nicht geschützt vor dem Kufr. Das ist der Kafir, wo es keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Der zweite ist Al-Kafir al-Muntasib ila al-Islam. Das ist der Kafir, der sich den Islam zuschreibt. Wer ist der Kafir, der sich den Islam zuschreibt? Das ist eine Person, die zwei Glaubensbekenntnisse ausgesprochen hat. Tayyib, aber sie hat eine Tat begangen, die sie aus dem Islam austreten ließ. Er hat vielleicht ein Grab angebetet. Tayyib. Und so weiter. Diese Kuffar haben die Gelehrten. Also, wir reden nicht, damit ihr versteht, wir reden nicht über den Täter. Der Täter ist bei uns Kafir. Wir reden über den Entschuldiger. Okay? Wir reden über den Entschuldiger. Derjenige, der ein Grab anbetet, ist bei uns was? Mushrik. Ist Kafir. Ohne Zweifel, ob es wissend oder unwissend macht. Aber wir reden über denjenigen, der ihn entschuldigt. Über den Zweiten. Was ist mit dieser Person? Die diese Person nicht aus dem Islam als ausgetreten erklärt. Also nicht Takfir auf diese Person macht, die zum Beispiel ein Grab angebetet hat. Oder einen anderen neben Allah subhanahu wa ta'ala angerufen hat. Wir sind uns einig, dass wer sowas macht, ein Mushrik ist. Der Täter. Aber was mit den Entschuldigern? Die Gelehrten sagen, so gibt es mehrere Zustände. Wichtig jetzt aufzupassen. Erstens, dessen Kufr klar und deutlich ist im Koran und Sunna. Wie wir gesagt haben, jemand macht Sujud zu einem Grab. Okay? Gibt es irgendjemand, der zweifelt an seinem Kufr, an seinem Schirk? Nein. Tayyib. Diese Person, die diese Person nicht aus dem Islam austreten lässt, entweder erstens sieht sie ihre Tat als richtig oder ist einverstanden mit dieser Tat. Diese Person ist ebenfalls ein Kafir. Denn die Zufriedenheit mit dem Schirk ist Schirk, auch wenn er den Schirk nicht praktiziert. Auch wenn er nicht Sujud vor einem Grab macht. Möge Allah mich und euch davor bewahren. Diese Person wird Kafir. Die zweite Person sagt, diese Person, die zum Beispiel ein Grab anbetet, ja, ihre Tat ist Schirk und ist Kufr in Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sag mich los von dieser Tat, ja, sehr wichtig. Ich sag mich los von dieser Tat. Aber es kann sein, dass diese Person aufgrund ihrer Unwissenheit entschuldigt ist, weil diese Person bestimmte Ayats und Hadith gehört hat und dachte, dass das Beweise sind dafür, dass man entschuldigt sein kann, wenn man einen großen Schirk macht und einen großen Kufr. Also sie hat Schubuhat. Sie ist in Schubuhat gefallen. Was ist mit dieser Person? Die Gelehrten sagen, diese Person wird nicht anfangs zum Kafir erklärt, bis die Beweise erbracht worden sind, Iqamatul Hujjah, und die Verdeutlichung, nämlich Fahmul Hujjah, indem man zu dieser Person sagt, pass auf, es gibt keine Entschuldigung im großen Schirk. Allah sagt, der Prophet sagt, dass man das verdeutlicht. Ja? Und dann ist der Person das klar, dass das Kufr und Schirk ist. Und dass diese Person aus dem Islam ausgetreten ist. Wenn diese Person immer noch nicht danach, nachdem ihr die Beweise erbracht worden sind und die Beweise verdeutlicht worden sind, immer noch kein Takfir macht, dann wird sie Kafir. Und wenn sie zweifelt, ob sie Takfir machen soll oder nicht, dann wird sie ebenfalls ein Kafir. Habt ihr verstanden? Ist deutlich? Okay. Sheikh Sulaiman ibn Abdullah sagte, einer von den Gelehrten von der Da'wa al-Najdiya, فِيمَنْ تَوَقَّفْ أَوْ شَكَّ أَوْ كَانَ جَاهِلًا فِي كُفْرِ الْقُبُورِيِّينَ. Er sagte, in Bezug auf diejenigen, die kein Takfir machen oder zweifeln oder unwissend sind in Bezug auf den Kufr derjenigen, die die Gräber anbeten. Okay? So sagte er, فَإِنْ كَانَ شَاكًا فِي كُفْرِهِمْ أَوْ جَاهِلًا بِكُفْرِهِمْ بُيِّنَتْ لَهُ الْأَدِلَّةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى كُفْرِهِمْ فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ تَرَدَّتْ فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الْكَافِرِ فَهُوَ كَافِرٌ. Er sagt, wenn er Zweifel hat in Bezug auf ihren Kufr oder er ist unwissend in Bezug auf ihren Kufr, so werden ihn die Beweise vom Buch Allahs subhanahu wa ta'ala und der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam klar gemacht. Das in Bezug auf ihren Kufr, ja? Wenn er dann zweifelt und kein Takfir macht, so ist er ein Kafir oder er wird ein Kafir. Mit Einstimmigkeit aller Gelehrten des Islams in Bezug auf den Kufr des Kafir wird ein Kafir. Er sagt aber, erst danach, erst nach der Verdeutlichung. Und viele Brüder verstehen etwas nicht. Es gibt zwei Arten von Al-Hujjah, wie man sie erbringt. Einmal gibt es Iqamatul Hujjah, das heißt, du erbringst nur die Beweise. Und dann gibt es Fahmul Hujjah. Und ich frage euch, wenn ihr das liest und hört, was versteht ihr? Ist es Iqamatul Hujjah? Oder ist es Fahmul Hujjah? Ich frage euch alle hier. Und was sagst du? Was sagst du? Ihr sagt alle. Es ist Iqamatul Hujjah mit Fahmul Hujjah. Verstehst du? Es reicht nicht nur, die Beweise zu erbringen, sondern ihm zu verdeutlichen, dass diese Sache Kufr ist und Schirk ist. Das sagt Sheikh Sulaiman ibn Abdullah. Also, wenn jemand unwissend ist, und er hat die Fundamente des Islams, den Tauhid, und er macht kein Takfir auf den Täter, dann werden ihm die Beweise von Allahs Buch und der Sunna des Gesandten Allahs erbracht und zweitens verdeutlicht. Wenn er sie verstanden hat und dann trotzdem kein Takfir macht oder zweifelt, so wird er ein Kafir wie sie. Sheikh Muhammad ibn Abdul Latif, Ali Sheikh sagt, من خصص بعض المواضع بعبادة أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج كفره لا يستريب من شم رائحة الإسلام ومن شك في كفره فلا بد من إقامة الحجة عليه وبيان أن هذا كفر وشرك. أزاكت شيخ عبد اللطيف آل الشيخ أين دقروس قلات من الدعوة النجدية أزاكت Wer bestimmte Orte zu Ibadah nimmt oder glaubt, wenn er irgendwo steht, dass er keine Hajj mehr machen muss, die Pflicht ist somit aufgehoben. Zum Beispiel denkt, wenn ich hier in der Moschee stehe oder am Hermannplatz, ich muss nicht mehr die Hajj machen. Er sagt, keiner, der etwas den Iman gerochen hat, beziehungsweise den Islam, zweifelt an seinem Kufr, dass so eine Person, die so einen Glauben hat, Kafir wird. Okay? Jetzt sagt er aber, وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ Wer zweifelt an seinem Kufr, فَلَا بُدْ Es sollte sein, muss sein, مِنْ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ Dass man ihm die Beweise erbringt, وَبَيَان Er sagt und verdeutlichen, أَنَّ هَذَا كُفْرٌ وَشِرْكٌ Dass diese Tat, die diese Person macht oder glaubt, dass es Kufr und Schirk ist. Also er sagt nicht nur die Beweiserbringung, sondern ihm auch zu verdeutlichen. Er sagt weiter am Schluss, فَإِذَا أُقِيمَتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَأَصَرَّ فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِ Wenn er dann, nachdem die Sachen ihm verdeutlicht worden sind, die Beweise erbracht worden sind, er immer noch bleibt auf der Meinung, in der er ist, dass so einer Muslim sein kann, so gibt es keinen Zweifel über sein Kufr. Habt ihr verstanden? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sache verstehen. Dass wir aufpassen, in welchem Bereich wir reden. Das heißt, die Gelehrten haben unterschieden, oder nicht? Sie haben unterschieden zwischen dem Kafir al-Asli und dem Kafir, der sich den Islam zuschreibt. Dann gibt es die zweite Art von Person, nämlich dessen Takfir eine Shubha, muhtamile Shubha, wie sagt man? Ja, dessen yani Takfir, na'am, wie derjenige, der sagt, die Leute, die mit anderem richten, außer dessen, was Allah herabgesandt hat, dass sie entschuldigt werden sein können, ja? Okay? Diejenigen, die behaupten, das ist Kufr dona Kufr, auch wenn es falsch hingestellt ist, ja? So werden diese Personen aufgeklärt und ihnen wird klar gemacht, dass es großer Kufr ist und dass es nicht kleiner Kufr ist, wie ihre Gelehrten ihnen das erläutert haben. Wenn diese Personen dann, nachdem die Beweise ihnen erbracht worden sind und die Sache ihnen verdeutlicht worden ist, dass es großer Kufr und Schirk ist, wenn sie dann kein Takfir machen, dann werden sie Kuffar wie sie. Aber wann? Nachdem die Hujja erbracht worden ist und verdeutlicht worden ist. Habt ihr verstanden? Die dritte Mas'ala ist, dass der Takfir in dieser Sache eine Mas'ala Ijtihadiyya ist. Also die Gelehrten haben Meinungsverschiedenheit in Bezug einer Person als Beispiel, die nicht betet. Obwohl wir nicht diese Meinungsverschiedenheit akzeptieren. Warum akzeptieren wir sie nicht? Weil die Gefährten des Propheten alle eine Meinung hatten. Aber die Gelehrten danach kamen und haben Meinungsverschiedenheiten gehabt, ob derjenige, der nicht betet, Kafir ist oder nicht. Okay? Wird derjenige, der sagt, ich sehe denjenigen nicht als Kafir, der nicht betet, wird er Kafir? Und wer an seinem Kufr zweifelt, wird er Kafir? Nein. Wenn er die Fundamente von Ahlus Sunnah wal Jama'ah hat. Tayyib. So wird man nicht, wenn man diese Meinung hat, zum Kafir. In dem Masail, wo der Ijtihad im Rahmen des Islams ist. Ist euch deutlich? Habt ihr verstanden? Was wir vielleicht noch besprechen sollten, ist, gehört der Takfir des Entschuldiger zu den Masail al-Zahira oder den Masail al-Khafiyya. Das heißt, zu den offenkundigen Masail oder den nicht offenkundigen Masail. Erstmal müssen wir verstehen, was ist gemeint mit den offenkundigen Masail. Die offenkundigen Masail, al-Masail al-Zahira, sind die Masail, die die Ulama und die Tullabul Ilm und die allgemeinen Muslime bekannt ist bei ihnen. Und die Masail al-Khafiyya sind die Masail, die nur den Tullabul Ilm und den Ulama bekannt sind. Aber die meisten Muslime keine Ahnung von diesen Masail haben. Okay? So muss man sagen, das kann man nicht allgemein, sag ich mal, allgemein sagen, es ist entweder eine Masail al-Khafiyya oder eine Masail, die eben nicht von dem Verborgenen, die nicht undeutlich ist. Man sagt, das hat mit dem Zustand des Ortes, der Zeit und den Personen zu tun. Also es kann sein, dass heute diese Mas'ala unbekannt ist, und es kann sein, dass diese Mas'ala in 100 Jahren zu den Masail gehört, die offenkundig sind, die der Gelehrte, der Talibul Ilm und der allgemeine Muslim kennt. Zum Beispiel zu den Masail, die klar und deutlich sind an bestimmten Orten, wie heute in Saudi-Arabien, ja, in Biladul Haramain. Wie zum Beispiel, dort wird doch der Adhan fünfmal ausgerufen, sag? Und dort wird doch fünfmal gebetet. Und dort ist klar und deutlich, dass die Bedeckung der Frau Pflicht ist. Einer lebt dort, wächst dort auf und sagt auf einmal nach 10 Jahren, das Gebet ist nicht Pflicht. Was ist das Urteil dieser Person? Diese Person wird Kafir aufgrund dessen, dass sie etwas verleugnet hat, was klar und deutlich von der Religion ist und was klar und deutlich und offenkundig praktiziert wird, was die Gelehrten, die Tullabul Ilm und was die allgemeinen Muslime kennen. Versteht ihr? Okay. Zum Beispiel die Bedeckung der Frau. Dort, wenn einer sie leugnet, in das sogenannte Saudi-Arabien, im Land vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand sagt, Bedeckung ist nicht von Islam und ist nicht Pflicht, was ist sein Urteil? Kafir. Warum? Gott gehört zu den offenkundigen Sachen, klaren und deutlichen Sachen, die jeder kennt, der Gelehrte und der Nichtgelehrte. Jetzt irgendwo in Afrika, tief in Afrika, im Wald, okay? Er hat weder die Möglichkeit zu lernen, noch haben die Ulama dort, die kennen nur La ilaha illallah und sie haben noch das Gebet. Diese Leute, jemand kommt zu ihnen und sagt, pass mal auf, die Bedeckung ist Pflicht. Sie sagen, nein, ist nicht Pflicht. Wir haben gelernt, La ilaha illallah, Allah nichts beizugesellen und zu beten. Diese Person, werden diese Personen direkt zu Kuffar? Nein, warum? Weil diese Masail, obwohl sie klar sind bei uns, aber nicht bei ihnen. Warum? Das Wissen fehlt, der Zustand ist so, die Gelehrten gibt es nicht und so weiter. Verstehst du? Diese Leute werden erst aufgeklärt. Und wenn sie danach aufgeklärt worden sind und es trotzdem verleugnen, dann werden sie Kuffar. Deswegen sagt Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab und die Gelehrten, in drei Arten von Personen werden entschuldigt. Erste, der neu im Islam eingetreten ist. Zweiter, der in der Wüste lebt oder an einem Ort, wo er überhaupt nicht an Wissen kommt. Und der dritte ist, oder die dritten Personen sind jene, die in den Masail gefallen sind, die nicht offenkundig und deutlich sind. Aber jeder von denen, der den großen Schirk macht, wird Muschrik und ihm wird sein Unwissenheit nichts bringen. Aber zum Beispiel, jemand hat gelernt gerade, dass La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ihn retten wird, wenn er daran glaubt, er wird ins Paradies kommen. Er hat das gesagt, die Leute haben sein Dorf verlassen, er hat probiert nach Wissen zu streben, es geht nicht, ja. Und er kennt nicht, dass man beten muss und dass man fasten muss und so weiter. Was ist mit dieser Person? Wird sie Kafir, wenn sie so stirbt? Nein. Warum wird sie nicht Kafir? Sie hatte nicht die Möglichkeit Und diese Masail waren nicht offenkundig. Aber jetzt kommt jemand, ein Gelehrter, und erklärt es ihnen. Und sie leugnen es danach. Was ist ihr Hukum? Ist Kafir. Das ist der Unterschied. Jetzt aber, um zu verstehen, was in unserer Zeit ist. Weil, wenn wir sagen, der Takfir des Entschuldigers gehört zu den offenkundigen Sachen, bedeutet, dass jeder, der kein Takfir auf diese Person macht, die ich euch erklärt habe, nicht macht, ist selber Kafir, dann sind die meisten Muslime Kuffar, richtig? Weil dieses Thema den meisten Menschen unbekannt sind. Also wenn ich sage Menschen, meine ich die Muslime. Den meisten Muslimen ist dieses Thema, der Takfir über den Entschuldiger, unbekannt. Vielleicht die meisten werden es zum ersten Mal ihres Lebens hören. Richtig oder nicht? Wo ist der Beweis, dass sich die Zustände verändern werden? Es wurde überliefert bei Ibn Majah von Hudhayfa radiallahu an, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird eine Zeit auf die Menschen kommen, da wird Allahs Buch aufgehoben. Keine Aya wird bleiben. Die Menschen werden nicht mehr wissen, was ist Beten, was ist Fasten, was ist Hajj, was ist Sadaqa, gar nichts. Der alte Mann wird sagen, ich habe meine Väter auf La ilaha illallah getroffen und habe es gesagt. Er hat es natürlich auch verstanden. So sagte Hudhayfa, dieses La ilaha illallah wird sie retten. Warum? Weil nichts mehr vom Islam übrig geblieben worden ist, bis auf dieses Wort. Bis auf dieses Wort. Und dieses Wort haben sie praktiziert und haben das unterlassen, was dieses Wort negiert. Versteht ihr? Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, als eine lange Zeit vergangen worden ist, ist vieles, was klar und deutlich für die Menschen war, ist auf einmal nicht mehr klar. Tayyib. Und so haben die Menschen, die nach den Salaf kamen, das Buch Allahs und der Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam widersprochen. In Sachen, in denen die Salaf nicht widersprochen haben. Und dann sagt er, وَإِنْ كَانُوا مَعْ هَذَا مُجْتَهِدِينَ مَعْذُورِينَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ خَطَايَاهُمْ وَيُثِيبَهُمْ عَلَىٰ اِجْتِهَادِهِمْ. Und trotzdem wird Allah sie belohnen aufgrund ihres Ijtihad, das Bemühen yani nach der Wahrheit zu suchen, je nach ihrer Möglichkeit. Und Allah wird ihnen verzeihen, ihre Fehler, und wird sie belohnen aufgrund ihres Bemühen. Das heißt, Barakallahu fikum, der Zustand und die Zeit und der Ort kann sich verändern. Es kann, wie gesagt, eine Zeit sein, wir sind gerade in der Zeit, dass diese Mas'ala, der Takfir über den Entschuldiger, von den Masail ist, die nicht deutlich sind. Okay? Das bedeutet an, mit diesen Details, die ich erklärt habe, arbeiten wir. Nicht jeder, der Takfir nicht macht, auf jeden Kafir, den ich euch erklärt habe, wird direkt zum Kafir anfangs. Das kann sich ändern, von Zeit, von Ort. Es kann sein, sogar in 10 Jahren gehört diese Mas'ala zu den klarsten Mas'ala. Jeder weiß das. Der Alim, der Talib und der Nichtgelehrte. Wenn dann diese Person nicht den Takfir ausführen, obwohl verdeutlicht worden ist, dass diese Sachen Kufr und Schirk sind, Ridda, die einen aus dem Islam werfen, dann unterscheidet sich genauso der Hukm. Habt ihr verstanden, Brüder? Habt ihr verstanden? Ja? Und dieses hat nicht nur mit dem Takfir des Entschuldigers zu tun. Wir fassen zusammen, Barakallahu fikum. Erstens, der Takfir des Entschuldigers, al-Takfir al-Adhir, gehört zu den Masail al-Khafiyya, zu den Masail, die nicht deutlich sind. Und ist umgeben von vielen Schubuhat. Was entschuldigt ihn denn? Was entschuldigt denjenigen, der den nicht zum Kafir erklärt, der sich den Islam zuschreibt und der seine Tat ablehnt und die Fundamente des Islams verstanden, verinnerlicht und praktiziert? Was hat ihm anfangs davor gehindert, dass wir sagen, diese Person ist ein Kafir? Aufgrund den Schubuhat. Aufgrund bestimmter Ayats und Hadithe und Aussagen der Gelehrten, die ihn dazu gebracht haben, um zu sagen, derjenige, der den großen Schirk begeht, unwissend, ist entschuldigt. Schau mal, Allah sagt und der Prophet sagt und dieser Gelehrte sagt und so weiter. Ja? Diese Person wird nicht direkt zum Kafir. Warum? Erstens, weil es Masail sind, die nicht deutlich sind, und zweitens, weil es umgeben worden ist mit vielen Schubuhat. Aber bleibt er so sein ganzes Leben? Nein. Wenn ihm die Beweise verdeutlicht worden sind und die Sachen klar gemacht worden sind und er trotzdem kein Takfir macht oder zweifelt, wird er Kafir. Okay? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Da muss man erstmal diese Schubuhat aufheben. Tayyib. Derjenige, der die Kuffar al-Asliyun, die Kuffar, die sich den Islam nicht zuschreiben, wie Juden und Christen, nicht zu Kuffar erklärt, wird ein Kafir, und genauso derjenige, der ihm nicht erklärt, zum Kafir wird ein Kafir, und da brauchst du keine Iqamatul Hujja. Du brauchst keine Iqamatul Hujja. Du musst ihm nicht erst die Beweise erbringen, und dass er das nicht machen darf, und wenn er das dann macht, dass er Kafir wird. Nein, alleine, dass er es nicht macht, wird er zum Kafir. Und derjenige, der an seinem Kufr zweifelt, wird auch ein Kafir. Weil diese Leute haben die Fundamente des Islams überhaupt nicht verstanden. Es ist wie jemand, der sagt, ein Jude und ein Christ kommt ins Paradies mit uns Muslimen. Das ist ein Kafir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ausrufen lassen, keiner wird in Al-Jannah eintreten, außer eine muslimische Seele. Ein Muslim. Wer ist ein Muslim? Ein Muslim ist jener, der die zwei Glaubensbekenntnisse ausgesprochen hat, verinnerlicht hat, sie praktiziert und was sie beinhalten und nichts macht, was diese Glaubensbekenntnisse ungültig macht. Tayyib? Tayyib. Dann haben wir gesagt, Barakallahu fikum, dass es in den Masail al-Ijtihadiyya keinen Takfir gibt auf den Entschuldiger. Tayyib? Und es gibt Masail, die für einige Leute klar und deutlich ist, aber für andere undeutlich sind, wie diese Masail, wo wir gesagt haben, Kufr duna Kufr, aber darauf werden wir inshallah ta'ala ein anderes Mal eingehen, wann diese Regel gilt, Kufr duna Kufr, das bedeutet der Kufr, der nicht aus dem Islam ausbringt. Diese Leute, die diese Meinungen haben, die muss man aufklären. Wir reden immer noch von dem Entschuldiger, nicht den Täter. Ja, derjenige, der sagt, es ist kein Kufr, mit anderem zu richten, außer dem, was Allah herabgesandt hat. Jeder. Jeder, der mit anderem richtet, außer dem, was Allah herabgesandt hat, ist ein Muschrik. Nur in einem Fall. In einem Fall, merkt euch, gilt die Regel Kufr duna Kufr. Wenn er in einem islamischen Land ist, wo nur die Scharia gerichtet wird, in einem islamischen Gericht, und er ist ein islamischer Richter, der mit islamischen Gesetzen richtet, nicht vermischt mit Kufr-Gesetzen, und seine Hawa hat ihn dazu gebracht, seine Laune, in einer Mas'ala, falsch, also das Gegensatz zu urteilen, und er weiß, dass es Haram ist, und dass es falsch ist, und er erklärt das nicht zu halal, طيب, dann kann man sagen, er hat Kufr duna Kufr begangen. Ja? Oder jemand hat ihm was gezahlt, und er hat mit seiner Hawa gerichtet, wie gesagt, in einem islamischen Land, wo nur die islamischen Gesetze herrschen, in einem islamischen Gericht, wo er islamischer Richter ist, und so weiter. Und dann er richtet mit Betrug. Also man gibt ihm Geld und sagt, richte für mich. Aber er sieht diese Sache nicht als halal, sieht sich sündig, ja? In diesem Fall kann man sagen, Kufr duna Kufr, dass er kein Kafir ist. Aber alles andere ist Ridda. Einer, der im Parlament ist, ist Kafir. Einer, der wie er gegangen ist, ist Mushrik, ist ein Tagut. Versteht ihr? Einer, der Gesetze erlässt, die der Scharia widersprechen, ist ein Kafir. Okay? Darin gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khairan. Möge Allah euch belohnen für eure Geduld und möge Allah uns alle verzeihen und recht leiten. Jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Wir beten jetzt, inshallah.